tonight we are attacking the Midianites. Und heute greifen wir die Midianiter an. So, get ready. Here we go. Also macht euch bereit. Okay. Judges chapter 7 and let's pray. Richter 7 und lass uns beten. Father in heaven, we ask you to bless these thoughts. Vater im Himmel, wir bitten, dass du diese Gedanken segnest. To our hearts in Jesus name. Zu unseren Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, let's pick up the story. Also wir nehmen jetzt die Geschichte wieder Gideon auf. Has 300 men. Gideon hat 300 Männer. They're on the mountain. Sie sind am Berg. The Midianites are in the valley. There's hundreds of thousands of them. Die Midianiter sind im Tal und da sind Hunderttausende von denen. Scripture says they're as numerous as the locusts. Die Schrift sagt, sie sind so viele wie die Heuschrecken. The camels are without number. Die Kamele sind ohne Zahl. They're like the sand of the sea. Sie sind so viele wie der Sand des Meeres. Und Gideon hat 300 Männer. But God has a plan. Aber Gott hat einen Plan. Each man has a trumpet. Jeder Mann hat eine Trompete. Each man has a sword. Und jeder Mann hat ein Schwert. Each man has a vase. Und jeder hat eine Vase. And each one has a torch in the vase. Und jeder hat eine Fackel in dieser Vase. And this torch was made out of wood. Und diese Fackel wurde aus Holz like gemacht. Thin pieces of wood put together. Dünne Holzstäbe aneinander gebunden. Dipped in a resin. In so ein Teer getaucht. And then inside of the vase. Und in dieser Vase. Or the pot. Oder in diesem Topf. The coals would simmer. Da haben die Kohlen geglüht. And once you pulled the torch out and exposed it to the air, it would just light right up. Und wenn man dann eben diese Fackel herausgezogen hat und sie der Luft ausgesetzt, dann ist sie sofort aufgeleuchtet. So this was the plan. Und das war der Plan. They would break into groups of 100 each. Sie sollten sich in Gruppen von 100, jeweils 100 aufteilen. Three that, one that way, one that way, and I suppose one would stay right where they were. Also 100 in diese Richtung, 100 in die Richtung und die andere Gruppe wahrscheinlich dort, wo sie waren. They're going to do this right at the right time. Und sie sollten das wirklich genau zu der richtigen Zeit machen. At the middle watch. Also bei der mittleren Wache. They just switched soldiers, the Midianites. Die Midianiter haben gerade die Soldaten gewechselt. The new guards have come. Die neuen Wächter sind jetzt Their aufgestellt. Eyes are not used to the darkness. Und ihre Augen sind noch nicht an die Dunkelheit gewohnt. They're all a bit nervous about the sounds. Sie sind alle ein bisschen nervös wegen dieser Geräusche. See anything out there tonight? Siehst du irgendwas da draußen? Nothing. Nichts. Well, naja, God bless you. Dann segne dich Gott. Baal bless you, whatever, whoever they worship. Baal segne dich. Baal bless you, you know. Baal soll dich segnen. And through the night, und durch die Nacht hindurch, there are 300 chosen men of God. Sind da 300 ausgewählte Männer von Gott. They are men of meekness. Sie sind Männer der Sanftmut. Men who are trusting the Lord for the victory. Männer, die Gott für den Sieg vertrauen. Where grace is reigning in the heart. Wo die Gnade in dem Herzen regiert. In Hebrews 13:9. In Hebräer 13:9. Grace is in the heart. Gnade ist im Herzen. It is their heart is established in grace. Ihr Herz ist in der Gnade etabliert. After this victory, they're not going to boast. Nach diesem Sieg werden sie sich jetzt nicht selbst rühmen. They're not going to look down on people. Sie werden nicht auf die anderen Leute hinunterschauen. But they're going to look up and worship the Lord. Sondern hinaufschauen und den Herrn anbeten. So there they go through the night. Also da gehen sie jetzt durch die Nacht. One after another. Einer nach dem anderen. Following each other's footsteps. Folgen den Fußstapfen des Vorigen. Their hearts are panting. Ihre Herzen klopfen. This is going to be something unbelievable. Das wird etwas Unglaubliches werden. The Midianites are just below. Die Midianiter sind da jetzt nur gerade drunter. Hunderttausende von ihnen. And these men are walking through the mountains. Und diese Männer gehen jetzt durch die Berge. And they're working their way through. Und sie arbeiten ihren Weg da jetzt Suddenly, durch. They reach their spot. Und plötzlich erreichen sie dann ihre Stelle. And the Midianites are surrounded. Und die Midianiter sind umzingelt. And then we pick it up in verse 18. Und jetzt schauen wir auf Vers 18. Gideon says, sagt Gideon, when I and all who are with me blow the trumpet, und stoße ich ins Horn, ich und alle, die bei mir sind, then you also blow the trumpets all around the camp and say, for the Lord and for Gideon. Dann sollt auch ihr ins Horn stoßen, rings um das ganze Heerlager und sollt rufen, für den Herrn und für Gideon. Isn't it nice how the Lord wants to involve us in the victory? Ist es nicht schön, wie Gott uns in dem Sieg involvieren möchte? When the demons in Acts 18 said, wenn die Dämonen in Apostelgeschichte 18 to sagten, the sons of Sceva, zu den Söhnen von Sceva, who were phonies, die Farsen waren, also nicht echt waren. Right, they were trying to cast out demons in Jesus' name. Die haben versucht, Dämonen in Jesu Namen auszutreiben. But they didn't have the character of God. Aber sie hatten nicht den Charakter Gottes. And so they came to the demon-possessed man. Also sind sie zum dämonisierten Mann gekommen. In Jesus' name, leave him. In Jesu Name, geh von ihm aus. Leave him in Jesus' name. Be gone. Geh aus ihm heraus in Jesu Namen. Be gone. Yes. Geh weg. And they're all looking at this demon-possessed man. Und sie alle schauen auf diesen dämonenbesessenen Mann. In Jesus' name, leave him. In Jesu Namen, geht raus. And the demon-possessed man looks at them. Und der dämonenbesessene Mann schaut sie an. Jesus, I know. Jesus kenne ich. And Paul, I know. Und Paul kenne ich auch. But who are you? Aber wer seid ihr? And then the demon-possessed man beat them all up. Und dann hat dieser besessene Mann alle geschlagen. Knocks them down. Wirft sie zu Boden. Tears their clothes. Reißt ihnen die Kleider vom Leib. Beats them up. Schlagt sie. And all these supposed disciples. They run away. Und all diese augenscheinlichen Jünger rennen weg. It's amazing how the demons, the satanic world. Und es ist unglaublich, wie die Dämonen und die satanische Welt. They know who to fear. Sie wissen, vor wem sie sich fürchten müssen. Right? And God wanted them, the Midianites, to know through whom he was bringing the victory. Und Gott wollte, dass die Midianiter wissen, durch wen er diesen Sieg bringt. So we're going to blow the trumpet. Also werden wir jetzt die Hörner blasen. And then we want them to be sure who we are. Und dann wollen wir, dass sie sicher wissen, wer wir sind. So you say, for the Lord and for Gideon. Also sagt ihr, für den Herrn und für Gideon. And when the Midianites heard Gideon, und während die Midianiter Gideon gehört they knew haben, they were in trouble. Dann haben sie gewusst, dass sie in Schwierigkeiten so, sind. It's kind of like this. Also es ist ungefähr so. They're holding in the left hand the vase. Sie halten in der linken Hand diese Vase. And they have the torch inside the vase. Und sie haben diese Fackel in der Vase drinnen. In the right hand they have their trumpet. In der rechten Hand haben sie das Horn. And then they blow the trumpet. Und dann blasen sie dieses Horn. It's a ram horn. Das ist so ein Widerhorn. Let's all try that. Ready? Versuchen wir das alle gemeinsam. See how it sounds. Ready? Okay, ready? 1, 2, 3. That's not bad. Try that again, Wolfgang. That's not bad. You got to work on it. I worked on this all morning, you know what I mean? I worked on this all morning. Ich habe das den ganzen Morgen schon geübt jetzt. No, I'm trying. Okay. And suddenly, people, they're sleeping. Und plötzlich, also die Leute schlafen. They hear this noise. Let's try it one more time. Sie hören diesen Lärm. Versuchen wir das nochmal. Ready, go. And then, they tuck the trumpet under their hand. Dann haben sie wahrscheinlich dieses Horn unter ihren Arm geklemmt. No, they couldn't geklemmt. Do that. How could they do this now? You got the trumpet in his hand, you got the vase over here. Du hast die Trompete auf der einen Seite und okay, die Vase auf vase. Der anderen. There's the trumpet. How would you do this Horn. Now? Let me see. Here's the trumpet. There's the trumpet. Tyler, good idea. Good idea. Um den Hals gewickelt. Okay, there's the torch. Also da ist jetzt diese Fackel. There's the torch. Da ist die Fackel. Okay. So how do they do this now? Also wie haben sie das jetzt gemacht? They drop it on the ground or they stick it right here? No, they put it on the ground, right? It's wound around their neck. Also es ist ihren Hals gewickelt. It's hanging on their neck. Es hängt am Hals. Wait a minute, they got to take it with the left hand. Okay. Muss es aber mit der linken Hand holen. They must have practiced this. Die haben das wohl geübt. Then it says, what did they do? Und dann heißt es, was haben sie gemacht? Verse 19, so Gideon and the 100 men who were with him came to the outskirts of the camp at the beginning of the middle watch. Und Gideon und die 100 Mann, die bei ihm waren, kamen an den Rand des Heerlagers beim Beginn der mittleren Nachtwache. When they had just posted the watch and they blew their trumpets. Und man hatte eben die Wachen aufgestellt. Sie stießen in die Hörner. That sounds like a bunch of cows. Come on. Klingt nach ein paar Kühen. Blow that trumpet. Ready. We'll never get Lass the victory. Hörner. Ready. And they blew their trumpets. Sie bliesen ihre Hörner. That's pretty intimidating. Das okay. Ist schon ziemlich einschüchternd. They blew the trumpets and they smashed the pitchers. Sie stießen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. So. You hang the trumpet around your neck. Also du hängst jetzt dieses Horn um deinen Hals herum. Then you pull out the torch with your right hand. Dann ziehst du jetzt die Fackel mit deiner rechten Hand heraus. Switch hands. Dann wechselst du Hand. Then you take the vase. Dann nimmst du diesen Krug. And I check the Hebrew word. Und ich habe das hebräische Wort mir and angeschaut. It says you smash it into pieces. Und das heißt, dass du es in Stücke zerschmetterst. That's a good place for the mic. Das ist ein guter Ort fürs Mikrofon. Have you ever seen the Alien? Hast du schon mal einen Alien gesehen? You take the pot. Du nimmst jetzt den Krug. And you smash it. Und wirfst es und zerschmetterst es am Boden in kleine Stücke. Probably for a great effect, like through the mountain. Wahrscheinlich auch durch einen großen Effekt, ja, im Berg, dass man es gehört hat. Crack. Can you do that? Crack. Okay, now here we go. And they blew the trumpets. Sie stießen die Hörner. Wait a minute, you gotta wait for the translation. After the translation. Okay. And they blew the trumpets. Sie stießen ihre Hörner. And they smashed the pitchers. Und sie zerbrachen die Krüge. Good. That were in their hands. Die in ihren Verse 20. Waren. When the three companies blew the trumpets and broke the pitchers. Da stießen die drei Abteilungen in die Hörner und zerbrachen die Krüge. They held the torches in their left hands. Sie ergriffen mit ihrer linken Hand die Fackeln. Hold the torch in your left hand. Haltet die Fackel mit der linken Hand. And trumpets in your right hand. Und die Hörner in der rechten. For blowing. Zum Blasen. And cried. Und riefen. Through the trumpet, I think. Durch die Hörner, glaube ich. The sword of the Lord for Gideon. Schwert für den Herrn und für Gideon. No, probably they just screamed it out. Wahrscheinlich haben sie es nur rausgerufen. All right, here we go. One more time. Here we go. Noch einmal. All right, trumpet in the left. No, fire in the left. Das Feuer in der linken. Torch in the left. Also die Fackel in der linken. What's this thing called? A horn in the right. Das Horn in der rechten. What else we got? Okay, and then they cry out. Und dann Ready. Rufen sie. Bereit? What do we do first? Okay. What do we blow or do we scream out first? Wait. We blow first, right? No. Right. We blow, we smash, we scream. Ready. Also wir blasen. Is that right? Okay, here we go. Ready. And they blew the trumpets. Und sie stießen in die Hörner. They smashed the pitchers. Crash. And then they said. Und dann riefen sie. A sword for the Lord. Schwert für den Herrn. And for Gideon. Und für Gideon. Wonderful, huh? Wunderbar. Okay, Father, thank you for this message. Vater, danke für die Botschaft. Bless the rest of this night, we ask. Und segne den Rest dieses Abends. In Jesus' name. Bitten wir in Jesu Namen. Amen. Okay, thank you. So, now watch this. What could this mean tonight? Was könnte das bedeuten? Now, I'll bet you a lot of those pictures were very well made. Ich schätze, dass viele von diesen Krügen wirklich sehr gut gemacht waren. I'll bet you some of those were even gifts. Ich wette, dass viele von denen sogar Geschenke waren. From like Mom. Von der Mutti. Like from Grandpa. Vom Großvater. And he said, smash the pitcher. Und er hat gesagt, zerschmettert diese Krüge. I wonder if someone said, excuse me, General Gideon, ich frage mich, ob jemand gesagt hat, Entschuldigung, General Gideon. I have a suggestion. Ich habe da jetzt einen Vorschlag. Oh, everybody always has a suggestion. Jeder hat immer einen Vorschlag. What if we just put the vase on the ground? Was ist, wenn wir einfach diesen Krug auf den Boden stellen? And then we have it on the ground ready. Und dann steht es am Boden und dann ist es bereit. And then we'll blow. Und dann blasen wir in das Horn. And then all we have to do. Und dann alles, was wir tun müssen, is pull out the torch. Ist einfach nur die Fackel herausziehen. And then we still have the vase. Und dann haben wir noch immer diesen Krug. What do you think of that? Was denkst du darüber? I don't think anything of that. Ich denke überhaupt nichts darüber. You're blowing the whole typology. zerstörst du diese ganze Typologie. Right? We have to smash the vase. It has spiritual significance for generations to come. Wir müssen diese Krüge kaputt machen, weil das einen geistlichen Wichtigkeit für die folgenden Generationen hat. What could this possibly mean? Was könnte das vielleicht bedeuten? It means a number of things. Das bedeutet einige Dinge. First, it could speak of the hardness of the human heart. Zuerst könnte es einmal von der Härte des menschlichen Herzens the pride, sprechen. Der Stolz. Even of the believer, sogar von dem Gläubigen. That does not allow the heart to be established in grace. Das dem Herzen nicht erlaubt, in der Gnade etabliert zu sein. Hebräer 13:9. What would the torch speak of? Wovon spricht die Fackel? Vielleicht? The light of his grace? Dem Licht seiner Gnade. The trumpet? Das Horn. The light of his truth? Licht seiner Wahrheit. John 1:17. Johannes 1:17. Jesus Christ is full of grace and truth. Jesus Christus ist voll der Gnade und der Wahrheit. Hebrews 13:9 again. Let your heart be established in grace. Hebräer 13:9. Lass dein Herz etabliert sein in der Gnade. Could this be something like Cortez did in the 1500s? Könnte das sowas sein, wie Cortés in den 16. Jahrhundert gemacht where hat? He burned the ships, wo er die Schiffe verbrannt so hat. There's no more retreat. Damit es kein Zurück mehr gibt. Could it be that when they smash these vessels, kann es sein, dass wenn sie diese Krüge zerschmettern, there's no hiding that torch now. Dann kann man diese Fackel jetzt nicht mehr verstecken. I mean, you can throw it away and run. Du kannst sie wegwerfen und dann weglaufen. But the enemy knows where you came from. Aber der Feind weiß, wo du hergekommen maybe bist. You can put that thing out in the dirt. Vielleicht kannst du es auslöschen in der Erde. But maybe as far as spiritual significance, aber vielleicht, was das Geistliche anbelangt. It has something to do with Luke chapter 9. Das hat etwas mit Lukas 9 zu tun. And we can read that if you und wir können das jetzt aufschlagen. To Luke chapter 9, Lukas 9 and verse 62. But Jesus said to him, aber Jesus sagte zu ihm, no one after putting his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Wow, could it mean that? Könnte es vielleicht das bedeuten? Like, look, once you're established in grace, schau, wenn du einmal in der Gnade gefestigt bist, forget about the vessel. Dann vergiss dieses Gefäß. And that doesn't mean, you know, you don't wash your body or something. Das heißt jetzt nicht, dass du dich nicht mehr wäschst. Right? But don't be occupied with the vessel. Aber sei nicht so mit dem Gefäß beschäftigt. 2. Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. A beautiful parallel to Judges chapter 7. Eine wunderschöne Parallele zu Richter 7. Watch this, verse 7. Vers 7. But we have this treasure in earthen vessels. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. We have a torch inside of the vessel. Wir haben eine Fackel in diesem Gefäß drinnen. It's the grace of God. Es ist die Gnade Gottes. We have this treasure in the earthen vessel so that the surpassing greatness of the dunamis power of God, or the dunamis will be of God and not ourself. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Größe der Kraft, der Dunamis Kraft Gottes zugehöre und nicht uns. So it was God's plan from the beginning. Also war es Gottes Plan von Anfang an. That our bodies, dass unsere Leiber would be frail, schwach sind. Like an earthen vessel. So wie ein irdenes Gefäß. And he did it so that his power could come inside of us. Und er hat das so gemacht, damit seine Kraft in uns hineinkommen kann. Through the revelation of his grace. Durch die Offenbarung seiner Gnade. And this is one of the most difficult things as a believer to grasp. Und das ist eins der schwierigsten Dinge als Gläubiger zu verstehen. Because it's two realities. Weil es zwei Realitäten sind. The very real reality of going to bed every night with the vessel. Die sehr reale Realität, jeden Abend dich ins Bett zu legen mit deinem eigenen Gefäß. Looking at your wife and saying good night. Und schau deine Frau an und sag gute Nacht, schönes Gefäß. A vessel. Ein Gefäß. But inside the vessel is a treasure. Aber in diesem Gefäß ist ein Schatz. But oftentimes that treasure cannot be released. Aber oft kann dieser Schatz nicht freigemacht werden. Because weil of the hardness of the human heart. Wegen der Härte des menschlichen Herzens. It cannot come through. Es kann nicht durchkommen. And I think the vessel in one sense represents the hardness of the heart. Also ich glaube, auf der einen Seite repräsentiert dieses Gefäß die Härte des Herzens. Also represents all of human nature. Und auch die ganze menschliche Natur. And I want to read something from our good friend Oswald Chambers. Und ich möchte etwas lesen von unserem guten Freund Oswald Chambers. From July 11th. Vom 11. Juli. Or is it July 11th? Oder nicht? Uh-oh. Was it July 11th? It was the 11th of some month. No, it's not July. No, June. Ist nicht der 11. Juli? I'm almost there. Yeah, it is. July 11th. Okay, this is the difference between self-realization and Christ-realization. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Selbsterkenntnis und der Erkenntnis von Christus. Self-realization means I want to know all about the vessel. Selbsterkenntnis heißt, ich möchte alles über das Gefäß wissen. This is my vessel. Das ist mein Gefäß. It's me as an individual. Als Individuum. I've got to realize all my potential. Ich muss mein ganzes Potenzial kennenlernen. So I come to know the Lord. Also lerne ich den Herrn kennen. Yes, now I can find out all the potential about me. Also jetzt kann ich endlich das ganze Potenzial, das in mir ist, herausfinden. And God says, smash the vessel. Und Gott sagt, zerschmettere das Gefäß. What do you mean? Was meinst My beautiful du? Vessel? Mein schönes Gefäß? I cannot win the victory unless the vessel is smashed. Ich kann nicht den Sieg gewinnen, außer das Gefäß ist zerschmettert. This is a paradox. Das ist ein Paradox. Because when we're weak, we're strong. Weil wenn wir schwach sind, sind wir stark. And when God breaks us, und wenn Gott uns bricht, he works through us. Dann arbeitet er durch uns. And the hardness of the Christian's heart, und die Härte des christlichen Herzens, who through the law, der durch das Gesetz, is actually living in some form of self-realization. In irgendeiner Art von Selbsterkenntnis. Okay, July 11th, Oswald Chambers, my utmost for his highest. Also mein äußerstes für sein höchstes von Oswald Chambers, 11. Juli. Philippians 3:10, that I may know him. Philipper 3:10, das ihn zu erkennen. The initiative of the saint is not toward self-realization. Der Heilige geht nicht darauf aus, seine eigenen Pläne zu verwirklichen. But towards knowing Jesus Christ. Er geht darauf aus, Jesus Christus zu erkennen. Now why does he say the translation eigene Pläne? It's almost the same, right? But not really. Self-realization. Yeah, it's a bad translation. Okay. Yeah, it's kind of works. It's kind of close, but verwirklichen, ja. Okay. The spiritual saint never believes. Watch this. The spiritual saint never believes circumstances to be haphazard. Der Heilige glaubt nie, dass die äußeren Umstände dem Zufall unterworfen seien. The breaking of the vessel. Das Zerbrechen des Gefäßes. When situations come and the vessel is being broken. Wenn Situationen kommen und das Gefäß gebrochen wird. Oh no! Oh nein! What will happen to me? Was wird mir passieren? The vessel. Das Gefäß. It must be preserved. Das muss doch gerettet werden. God says no. Und Gott sagt it nein. It must be broken. Es muss zerbrochen werden. No, Grandpa nein. gave me this. Der Großvater hat mir das gegeben. No, preserve nein. my life. Beschütze mein Leben. And Jesus says, if anyone preserves his life, he'll lose it. Und Jesus sagt, wenn irgendjemand versucht, sein Leben zu erhalten, der wird es verlieren. But if anyone loses his life for my sake, he'll find it. Aber wenn jemand sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. So circumstances come in. Also die Umstände kommen. And we're confused. Und wir sind verwirrt. We have tried our very best. Wir haben unser Bestes versucht. What did we do wrong? Was haben wir falsch gemacht? Why is the teenager like they are? Warum ist der Teenager so, wie er ist? I prayed so much. I tried so hard. Ich habe so viel gebetet. Ich habe so viel versucht. The spiritual saint never believes circumstances to be haphazard. Der Heilige glaubt nie, dass die äußeren Umstände dem Zufall unterworfen seien. He sees everything he is dumped down in as the means of securing the knowledge of Jesus Christ. Er sieht alle Begebenheiten, in die er hineinverwickelt wird, als ein Mittel an, um die Erkenntnis Jesu Christi zu erlangen. There is a reckless abandonment about him. Es gibt ein zügelloses sich hingeben reckless, zu ihm. Reckless abandonment. Ein grenzenloses sich hingeben zu ihm. Right? Reckless abandon. Grenzenlos. I'm ready. Ich bin bereit. You ready? Bist du bereit? Everybody ready to smash their jars? Sind alle bereit, ihre Gefäße zu zerschmettern? I'm ready. Ich bin bereit. I mean, Grandpa gave this to me, but reckless abandonment. Also der Großvater hat mir das gegeben, aber dieses volle Hingeben. Oh, this is so expensive. Und das ist so teuer. It's gonna sound beautiful when it hits the ground. Das wird wunderschön klingen, wenn es auf dem Boden rauskommt. Wow. Okay, ready? Also bereit? Smash! Victory. Sieg. The light of His grace. Das Licht seiner Gnade. And suddenly, und plötzlich, in the midst of the Midianite camp, in der Mitte von diesem midianitischen Lager, speaks of the demonic host, und es spricht von den Dämonen. There's confusion. Da gibt's Verwirrung. Because of the grace of God. Wegen der Gnade Gottes and the truth of God, und der Wahrheit Gottes. The demons are looking on and they are in panic. Die Dämonen schauen zu und sie sind in Panik. And the whole Midianite army is killing itself. Und die ganze midianitische Armee tötet sich gegenseitig. The strategy was perfect. Die Strategie war perfekt. Now watch this. Und jetzt schaut euch das an. The Holy Spirit is determined that we shall realize Jesus Christ. Der Heilige Geist hat beschlossen, dass wir Jesus Christus auf jedem Gebiet des Lebens erkennen sollen. In every domain of life. Auf jedem Gebiet des Lebens. Self-realization leads to the enthronement of work. Die Selbstverwirklichung führt uns dazu, die Arbeit auf den Thron zu setzen. Right. Self-realization. Selbstverwirklichung. Oh, look at my vessel. Schau dir mein Gefäß an. What can I do to make it better? Was kann ich machen, um es besser zu machen? And that's my whole motivation. Das ist meine ganze Motivation. The vessel. Das Gefäß. Look, my vessel is nicer than their vessel, isn't it? Schau, mein Gefäß ist doch schöner als das look, von denen. Look how much I've worked on it. Schau, wie viel ich daran gearbeitet habe. And I'm really trying hard. Und ich versuche es wirklich sehr. And I'm amazed at what I could be for God. Und ich bin ganz erstaunt darüber, was ich für Gott sein wow, kann. The vessel. Wahnsinn, das Gefäß. But that's not the issue. Aber darum geht's nicht. The issue is the treasure in the vessel. Das, worum es geht, ist der Schatz in dem Gefäß. And some people are so occupied with the vessel. Und manche Leute sind so mit dem Gefäß beschäftigt. Look what happened to my vessel. Schau mal, was mit meinem Gefäß passiert ist. Look what my boss did. Schau mal, was mein Boss gemacht hat. Look what my wife did. Und schau mal, was meine Frau gemacht hat. Meine Kinder sind ganz kaputt. I'm depressed. Ich bin deprimiert. The vessel. Das Gefäß. Oh, the vessel. Mein Gefäß. Oh. But when Jesus went to the cross, aber wie Jesus zum Kreuz gegangen ist, he gave his body broken. Hat er seinen Leib hingegeben, der gebrochen worden ist. At the last supper he broke the bread and said, "This is my body broken for you." Beim letzten Abendmahl hat er das Brot gebrochen und hat gesagt, das ist mein Leib, der für euch gebrochen he worden wasn't ist. Occupied with the vessel. Er war nicht beschäftigt mit seinem Gefäß. He's still not occupied with the und er vessel. Ist noch immer nicht mit dem Gefäß beschäftigt. He bears the scars in his hands. Er trägt die Wunden in seinen Händen. He doesn't cover them. Er bedeckt sie nicht. The scars in his feet. Die Wunden in seinen Füßen. He doesn't say, "Oh, Father, can we do something about that, please?" Er sagt nicht, Vater, können wir da nicht irgendwie was machen? I mean, I don't want to be like this all eternity. Ich möchte nicht die ganze Ewigkeit so rumlaufen. It looks so nice. Das schaut irgendwie nicht can so we, schön aus. I mean, we can leave a little bit, maybe. Ich meine, wir können vielleicht ein bisschen da was like lassen. A centimeter? I mean, they'll know. So ein Zentimeter, und die werden schon wissen. He wears the scars. Aber er trägt die Wunden. In his body. In seinem Leib. He's not preoccupied with the vessel. Und er ist nicht beschäftigt mit dem Gefäß. And we could call it vessel Christianity. Und wir können das jetzt Gefäßchristentum nennen. Everything is about the vessel. Alles dreht sich um das Gefäß. Rather than the treasure in the vessel. Eher als um den Schatz im Gefäß. And this is mental health tonight. Und das ist jetzt mentale Gesundheit. This is emotional health. Und das ist emotionale Gesundheit. Because the spiritual saint, denn der Heilige never sees circumstances as a coincidence. Sieht nie die Umstände als Zufall. God is delivering me unto death. Gott befreit mich zu dem Tod hin. The circumstances are taking the vessel and smashing them. Die Umstände nehmen das Gefäß und machen es kaputt. But there's a reason why. Aber es gibt einen Grund. Look, let's just close with this. Und lass uns jetzt damit schließen. Vers 8. We are afflicted in every way. In allem sind wir bedrängt. 2. Korinther 4. But not crushed, aber nicht erdrückt. Perplexed, keinen Ausweg sehend. How many people have been perplexed this week? Wie viele haben diese Woche keinen Ausweg gesehen? Me. Perplexed. Perplexed. Keinen Ausweg but sehend. Not despairing. Aber nicht ohne Ausweg. I mean, I'm perplexed, but I'm not in despair. Also ich bin jetzt, ja, ich sehe keinen Ausweg, verwirrt, aber ich bin nicht ohne Ausweg. That's strange. Who translated that Bible anyway? Okay, verse 10. Always carrying about, verse 9, persecuted but not forsaken. Verfolgt, aber nicht verlassen. Verfolgt, aber nicht verfolgt. Okay. Verlassen. Persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Struck down. Niedergeworfen. Smash. Zertrümmert. He's destroyed. Er ist zerstört. No, he's not. Nein. He's just getting started. Er fängt gerade erst an. He's defeated. Er ist besiegt. No, he's not. Nein. His heart's established in grace. Sein Herz ist etabliert in der Gnade. He's not doubting the plan of God. Er zweifelt nicht an dem Plan Gottes. He knows his father's toward him. Er weiß, dass sein Vater für ihn ist. So, take the earthen vessel, smash it. Also nimm dieses irdene Gefäß und zerschmettere es. And suddenly a miracle happens. Und plötzlich passiert ein Wunder. Verse 10. Vers 10. Always carrying about in the body the dying of Jesus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. The vessel so full of cracks. Dieses Gefäß hat so viele Sprünge. It looks like Jesus on the cross. Es schaut aus wie Jesus am Kreuz. The human vessel. Das menschliche Gefäß. Headaches. Kopfweh. Backache. Rückenweh. Limited understanding. Limitiertes Verständnis. Maybe eye problems. Vielleicht Augenprobleme. Maybe emotional weakness. Vielleicht emotionale Schwäche. Maybe lack of education. Vielleicht ein Mangel an Ausbildung. Maybe growing up in a strange culture. Vielleicht in einer eigenartigen Kultur aufgewachsen. Dysfunctional family. In einer schlechten Familie. Political problems. In politischen Problemen. The vessel, the vessel. Das Gefäß. But. Aber. Always carrying about in the body the dying of Jesus. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragen. We understand the plan. Wir verstehen den Plan. Jesus's vessel was crucified. Das Gefäß von Jesus war gekreuzigt, to bring forth life. Um Leben hervorzubringen. And it's no different from, for us. Und es ist nicht anders mit uns. We are not greater than our master. Wir sind nicht größer als unser Meister. And this is the plan. Und das ist der Plan. Watch. Schaut her. So that the life of Jesus also may be manifested in our body. Damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. And through the cracks und durch diese Sprünge comes the life of God. Kommt das Leben Gottes. And the very things that we despise, und genau die Dinge, die wir verachten, the very situations that God brings us into, genau die Situationen, in die Gott uns hineinbringt, suddenly they're the very source of the manifestation of Jesus through us. Sind genau die plötzlich der Ursprung von der Manifestation Jesus durch uns. But the question is, aber die Frage ist, what's in the heart to start with? Was ist im Herzen am Anfang? I mean, if, what do you pull out of the heart? Was ziehst du aus dem Herzen heraus? Is it a blazing torch of grace? Ist es eine Fackel der Gnade? Or is it the law? Oder ist es das Gesetz? Or legalism or whatever? Oder Gesetzlichkeit? Oder was Self-realization? Immer. Selbstverwirklichung. What's in the heart? Was ist im Herzen? The heart should be established in grace. Das Herz soll gegründet sein in der Gnade. So when the vessel's broken, damit wenn das Gefäß gebrochen wird, I am not panicking. Dann bin ich nicht in Panik. This is from the Lord. Das ist vom Herrn. Oh Lord, I don't like my future. Oh Herr, ich mag meine Zukunft nicht. I see problems. Ich sehe Probleme. Why is there always problems? Warum gibt's immer Probleme? I had a different picture of my Christian future. Ich hatte wirklich ein anderes Bild von meiner christlichen Zukunft. I mean, did I go to Bible college for this? Bin ich deswegen zur Bibelschule gegangen? Did I go to Bible college, someone might say, for this marriage? Bin ich für diese Ehe ins Bibelcollege gegangen, sagt vielleicht jemand? Did I get saved for this? Bin ich dafür gerettet worden? Yeah. Yeah. In this world you will have tribulation. In dieser Welt wirst du Trübsal haben. But be of good cheer. Aber sei fröhlich. I've overcome the world. Ich habe diese Welt überwunden. I've overcome the world. Ich habe diese Welt überwunden. Be of good cheer. Freu dich. I'm going to deliver the vessel unto death. Ich werde dieses Gefäß zum Tod bringen. If there's nothing in the vessel, you'll perish. Wenn nichts im Gefäß ist, dann wirst du vergehen. But let your heart be established with grace. Aber lass dein Herz in der Gnade gegründet sein. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. Oh Lord, I hope you know what you're doing. O Herr, ich hoffe, dass du weißt, was du tust. I know what I'm doing. Ich weiß, was ich tue. Trust me. Vertrau mir. Trust me. Vertrau mir. I'm for you. Ich bin für dich. It doesn't look like I'm for you, but I'm for you. Es schaut nicht so aus, als wäre ich für dich, aber ich bin es. Father, why have you forsaken me? Vater, warum hast du mich verlassen? You know, when we're delivered unto death, wenn wir dem Tod ausgeliefert werden, we say the same thing, Father. Dann sagen wir dasselbe, Vater. Why have you forsaken warum me? Hast du mich verlassen? I haven't. Ich hab's nicht. I have a plan. Ich habe einen Plan. Trust me. Vertrau mir. Let the heart be established in grace. Lass dein Herz in der Gnade gegründet sein. Be broken before me. Sei gebrochen vor mir. Psalm, we'll just close with Psalm 51:17. Wir schließen jetzt mit dem Psalm 51:17. But we won't read it. Aber wir lesen es nicht. It says, es heißt, that the sacrifice of the Lord is a humble and broken heart. Dass das Opfer des Herrn ein demütiges, gebrochenes Herz ist. So, let's just close with this. Lass uns mit dem schließen. The next situation that we're in, die nächste Situation, in die wir hineinkommen, we know God's plan. Wir kennen Gottes Plan. And God's plan is to manifest Jesus through us. Und Gottes Plan ist es, Jesus durch uns zu manifestieren. And here's the key. Und hier ist der Schlüssel. We don't choose the place of crucifixion. Wir wählen nicht den Platz der Kreuzigung aus. God does. Sondern Gott macht das. We don't say, wir sagen nicht, this one over here looks good, Lord. Das hier drüben, das schaut ganz gut aus, Herr. Yeah, it fits. Ja, das passt so ungefähr. Actually, this doesn't fit. Na, eigentlich doch nicht. How about this cross over here? Wie wär's mit dem Kreuz hier? No, the seat's too big. Na, das Sitz ist zu groß. Oh, this one's too rough. Na, das ist ein bisschen zu rau. I like this one. Buche, mag, my favorite wood. Ich mag das hier drüben. Yeah, okay. Buche, das ist mein Lieblingsholz. No, that hurts. Like, no. Na, das tut ein bisschen weh. Can I put my hand this way? Is that kann right? Ich meine Hand so her tun? You don't choose the place of crucifixion. Du wählst nicht deinen eigenen Platz der Kreuzigung aus, sondern Gott. And he delivers us so that his life can flow through us. Und er befreit uns, damit sein Leben durch unseres durchfließen kann. But if I'm a vessel Christianity, aber, if I'm a vessel Christian, aber wenn ich so ein Gefäßchrist bin, I will resist God. Dann werde ich Gott widerstreben. I will say no, no, no. Ich werde sagen nein, nein, I don't nein. Want this kind of Christianity. Dieses Christsein will ich nicht. And then your life will never be anointed. Und dann wird dein Leben nie gesalbt sein. And if your life is not anointed, und wenn dein Leben nicht gesalbt ist, how can you walk in the Spirit? Wie kannst du im Geist wandeln? You can't. And if you don't walk in the Spirit, you can't resist the lusts of the world. Und wenn du nicht im Geist wandelst, dann kannst du auch den Lüsten der Welt nicht widerstehen. So, with that, let's pray tonight. Mit dem lasst uns beten. This is Christianity at its deepest. Das ist Christsein in seiner Tiefe. To look at situations and not despise them. Situationen anzuschauen und sie nicht zu verachten. When Jesus hung on the cross, he didn't despise the cross. Wie Christus am Kreuz gehangen ist, hat er das Kreuz nicht verachtet. It says in Hebrews 12:2, he despised the shame. In Hebräer 12:2 heißt es, dass er die Schande verachtet hat. And that's what we need to do. Und das ist das, was wir tun müssen. When the vessel's being broken, wenn das Gefäß gebrochen wird, we don't despise a situation. Verachten wir nicht die Situation. We despise, sondern despising the situation. Sondern wir verachten es, die Situation zu verachten. It's the opposite. Es ist das Gegenteil. We trust our heavenly Father. Wir vertrauen unserem himmlischen Vater. Because we know the only way for his life to flow through. Weil wir wissen, dass die einzige Art, wie sein Leben durch uns durchfließen kann, is through a broken vessel. Ist durch ein gebrochenes Gefäß. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. For the earthen vessel. Für das irdene Gefäß. For its frailty. Für seine Schwäche, so that the power can be of you, damit die Kraft von dir sein kann, and not of us, und nicht von uns, so there's no mistake, damit es keine Fehler gibt. Our life is Jesus. Unser Leben ist Jesus. So if you're here tonight, you've never received the Lord, wenn du hier bist und noch nie den Herrn empfangen hast, you're a visitor, du bist vielleicht ein Besucher, but you didn't raise your hand, aber du hast deine Hand nicht gehoben. That's okay. Das ist in Ordnung. Pray with me tonight. Bete mit mir. Say, Lord Jesus, sag, Herr Jesus, thank you for dying on the cross. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist. Thank you. Danke. For my sin. für meine Sünde. In my faith, und im Glauben, I receive what you did for me. Nehme ich das an, was du für mich getan hast. I simply trust it. Ich vertraue dem einfach. Please come into my life and change me. Bitte komm in mein Leben und verändere mich. Save me. Rette mich. Be the torch in my heart. Sei die Fackel in meinem Herzen. Please. Bitte. Fill the vessel with your life. Fülle das Gefäß mit deinem Leben. I want to be established in your grace. Ich möchte in deiner Gnade etabliert sein. And I want to blow the trumpet of truth. Und ich möchte dieses Horn der Wahrheit blasen. Your word. Dein Wort. To this whole world. Zu dieser ganzen Welt. Say, Father, forgive me. Sag, Vater, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Save me. Rette mich. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut von Jesu Christo. And the power of his resurrection. Und die Macht seiner Auferstehung. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.